1. Alderstigen sind eingeladen, zum Wasser zu kommen, und selbst diegenigen one finanziell mittel sollen getrade, Wein und Milch one bezahlen erwerben. 2. Warum investiert ihr Geld in Dinge, die kein Exbrot sind, und verschwendet ihren Verdienst für etwas, das ihr niemals sattigen kann? 3. Nehmt ihr Ohr und kommt zu mir, damit ihr Newsleben findet, den ICH beabsichtigt, einen Ugen Bund mit ihr zu schließen. For ICH habe in all Zügen für die Volker eingesetzt, damit als Fusten Gebiete über die verschiedenen Nationen fungiert. 5. Du wirst Volker herberufen, die du bisher nicht kanntest, und fremde Nationen werden zu dir eilen, weil der Herr dich verherrlicht hat. 6. Such den Herrn, solange ihr sich finden lasst, und ruft ihnen, warenden noch in ihr Nahe ist. 7. Der Gottlu soll seinen Weg verlassen und der Jubeltäter sein Plain aufgeben, im Samhern Zurück zu kehren, der im Reichlich Verge ben Word. 8. Den mein Gedanken entsprechen nicht ihren Gedanken, und ihr Wedge sind nicht mit meinen Wedgen identisch, erklärt der Herr. 9. So why der Himmel die Erden hoch übertrifft, so sind auch mein Wedgen Gedanken weit über die Urigen erheben. 10. Why Regen und Schnee vom Himmel fallen und erst zurückkehren, nachdem sie die Erde befeuchtet und fruchtbar gemacht haben, so wirkt mein Wort. 11. Mein Wort, das aus meinem Mund hervorgeht, wird nicht wirkungslos zu mir zurückkehren, sondern genau das ausführen, wo zu ich es gesandt habe. 12. Erwerdet volle Freude aussehen und in Frieden geleitet werden, waren Berger und Hügel in Jubel ausbrechen und die Baum Befall klatschen. 13. Anstelle von Dornen werden sie pressen wachsen und Merten werden das Unkraut ersetzen, was dem Herrn zu Ugem Ruhm und als an der Gangliches Sachen dient.